Mode, Nordseewellen prägen an den Strand. Wo de gelen Blumen blühen, grüne Land. Wo de Möwen schrien, hellen Sturm gebrus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Hus. Wo de Möwen schrien, hellen Sturm. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Hus. Wind und Wellen sangen mir mein Wiegenlied, das noch heute oft durch meine Träume zieht. Kannten all mein Sehnen und mein heiß Begehr, in die Welt zu fliegen, über Land und Meer. Kannten all mein Sehnen und mein heiß Begehr, in die Welt zu fliegen, über Land und Meer. Immer wieder zieht mich's hin zum grünen Strand, wo der gelbe Ginster blüht im dünnen Sand, wo die Möwen schreien, hell im Sturmgebraus. Da ist meine Heimat, da bin ich zu Haus. Wo die Möwen schreien, da ist meine Heimat, da bin ich zu Hause.